Kundgabe 5592. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.2.1953. Ich bin das Licht der Welt. Licht ist Wahrheit. Ich bin das Licht der Welt. Und nur, wo ich bin, kann das Licht leuchten. Wo ich aber nicht bin, dort ist Finsternis. Wer diese Worte tief in das Herz eindringen lässet, der wird auch bald von einem Lichtstrahl berührt werden. Denn er wird erkennen, dass er den Weg zu mir nehmen muss, um zum Licht zu gelangen. Licht aber ist Wahrheit, und die Wahrheit geht von mir aus. Und so kann niemand in der Wahrheit wandeln, der in Gott ferne sich befindet, der mich selbst nicht in sich aufgenommen hat, dass ich in ihm ein Licht entzünde. Mich aufnehmen aber heißt die Liebe, sich zum Eigentum machen. Denn wer in der Liebe lebt, der lebt in mir und ich in ihm. Ich also bin die Liebe, die Wahrheit, das Licht, das Leben. Ohne mich lebet ihr abseits in der Finsternis. Wo immer ihr sonst auch das Licht suchet, ihr werdet es nicht finden, so ihr es nicht in euch selbst entzündet durch die Liebe. So ihr mich, der ich selbst die Liebe bin, nicht an euch zieht durch Wirken in Liebe. Es kann Unordnung in euren Gedanken sein, dann ist aber auch Unordnung in eurem Herzen. Dann ist die Liebe nicht in euch, die alles ordnet nach ewigem Gesetz, die auch euer Denken recht leitet und keine Unklarheit, keine Fragen und keine Zweifel in euch aufkommen lässt. So ist also Licht erst dann in euch, wenn ich selbst im Herzen Aufnahme gefunden habe, weil ich selbst das Licht bin von Ewigkeit. Euch aber steht es frei, das Licht zu wählen oder die Finsternis. Glaubet ihr an mich, durch den das Licht in die Welt gekommen ist? Glaubet ihr an Jesus Christus und sein Erlösungswerk? Dann werdet ihr auch mich zu gewinnen suchen. Ihr werdet euch durch mich aus der Finsternis rufen lassen. Ihr werdet hören auf meine Stimme. Ihr werdet meine Gebote der Liebe erkennen als meinen Willen. Und ihr werdet in meinen Willen eingehen, um des Lichtes willen. Es wird euch verlangen nach mir, nach meiner Liebe, nach dem Leben, das ich euch verheißen habe. Ihr werdet erkennen, dass es ohne mich kein Leben gibt. Und also freiwillig in den Lichtschein treten, den ich selbst ausstrahle. Ihr werdet das Licht suchen und es auch finden. Ihr werdet euch in der Wahrheit bewegen, so wie ihr euch in der Liebe beweget. Es gibt keinen anderen Weg, zur Wahrheit zu gelangen, als durch die Liebe. Und das wird euch auch den über die ganze Welt verbreiteten Irrtum erklären, der unfehlbar dort sein muss, wo keine Liebe ist. Die Liebe aber ist erkaltet unter den Menschen. Wo soll da noch die Wahrheit anzufinden sein, die nicht sein kann, wo ich nicht selbst bin, die nicht außer mir ist und die von der Menschenlieblosigkeit selbst verdrängt wurde? Wo keine Liebe ist, ist Finsternis, und ob der Verstand der Menschen noch so hoch entwickelt ist. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin aber auch die ewige Liebe. Wo aber das Licht verlöscht wird, wo die Liebe nicht anzutreffen ist, dort ist auch Finsternis des Geistes. Dort ist Irrtum, Unwissenheit, Verblendung und geistige Überheblichkeit. Denn dort herrschet der Fürst der Finsternis, der die Wahrheit verdrängen will und dadurch auch den, der die ewige Wahrheit, der das Licht ist, von Ewigkeit. Amen.